see my love. To-do Liste im Meer versenkt. Ein Bild vom Chef gleich mit dran gehängt. Urlaub im Kopf, wie geil ist denn das? Wir wollen nur eins, und das ist Spaß. Rund um die Uhr fette Partys am Stück, mit einmal weise flüssigem Glück. Hier stört es niemand, selbst wenn ich rumlalle. Hier ist es so geil, ich geh voll auf Malle. Optimale, hoch die Kralle. Wir sind alle optimale. Die Hände in die Luft, wir geben Maximum. Der Club ist rappelvoll und der Bass, der pumpt. Wir heben. Jeder Tag ist der pure Genuss. Du tust, was du willst, hier gibt es kein Muss. Kannst endlich abschalten, wie sonst nirgendwo. Malle ist chill, die Sonne scheint und der Himmel ist blau. Und alles andere interessiert keine Sau. Der Wind, der weht uns um alle Ohren. Wir fühlen uns frei und wie neu geboren. Optimale, hoch die Kralle. Wir sind alle optimale. Die Hände in die Luft, wir geben Maximum. Der Club ist rappelvoll und der Bass, der pumpt. Wir heben. Jump!